Sanfte Bedienerinnen und Bediener, Smooth Operators, hi. Das ist die Aufbaumusik, der Podcast, der sich mit Musik aus Aufbauspielen beschäftigt. Üblicherweise eher so 90er, frühe Nullerjahre Zeug. Aber heute weiche ich mal wieder von diesem Motto ab. Ja, also das gehört hier zur Show, dass wir auch uns nicht immer an die Vorgaben halten, die wir uns selber gesetzt haben. So oder so, ich hoffe, ihr seid entspannt. Ich hoffe, ihr habt einen Tee oder ein Erwachsenengetränk vor euch. Oder ihr wollt einschlafen. Oh, in diesem Fall kann ich es nur wärmstens empfehlen, weiterzuhören, denn das muss ein guter Schlaf werden und ein entspannender Schlaf, wenn der Weg dahin über die Aufbaumusik gelaufen ist. Im Hintergrund hört ihr noch den Industriegigant und das hier ist Folge 18. Und ich möchte jetzt starten hier mit dem ersten Track der Aufbaumusik. Ihr habt es schon gesehen, als ihr es runtergeladen habt, aber vielleicht wissen noch nicht alle, was es ist. Dementsprechend starte ich mal angenehm mit einem Track und überrasche euch dann, was es ist. Hört rein. Der erste Track, der heißt Terra Amata aus dem PC-Spiel Endless Legend, komponiert von Arnaud Roy. Ich hatte mal Latein, Terra, Erde, kriege ich noch hin, aber Amata, ich habe keine Ahnung, was das heißt. und wir nähern uns dem Ende des Tracks. Und heute laufen die mal wieder durch. Es ist nämlich eine ganze Menge, die ich da ausgewählt habe. Da ist so viel gutes Zeug in diesem Soundtrack, dass ich die Tracks auf keinen Fall mehrmals spielen muss. Das war, wie gesagt, Terra Amata. Und gleich gibt's eine kurze Pause und dann kommt direkt der nächste Track. Jetzt kommt Dusty Strings. Eine Sache, die ich in meiner intensiven Research-Phase, die offensichtlich nicht mal dazu gereicht hat, um rauszufinden, was Amata heißt, dennoch gelesen habe, ist, dass der Mann Arnaud Roy sehr gerne Harfe spielt oder auf jeden Fall was übrig hat für die Harfe. Und ich glaube, ich höre da auch eine Harfe in ein paar Tracks. Passenderweise jetzt hier nicht. Und okay, zugegeben, üblicherweise solche Chöre und solche sehr wolkigen Sachen sind hier nicht so häufig und sind auch gar nicht so das Hauptgeschäft unseres Podcasts. Aber insgesamt war das Paket für mich doch sehr passend. Die Art, wie die Tracks gestrickt sind, die Auswahl der Instrumente. Und ich finde, es passt einfach wunderbar hier rein. Deswegen habe ich auch hier diesen Track ausgewählt. Zimmer. Ist diese Nummer zu Ende und wir gehen über in den nächsten Track Geology und dann erzähle ich mehr zum Spiel. Musik. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Tropfsteinhöhle und die hat ja auch was mit Geology zu tun. Sehr ruhig, sehr beruhigend, ätherisch, atmosphärisch, chillaxerisch, whatever. Und auch so ganz leichte, so non-western, so Momente da drin, die mir sehr gut gefallen. Also was jetzt hier so die Tonfolgen und Harmoniefolgen angeht. Hier ein bisschen elektronische Klänge auch, passen sehr gut zusammen. Zumindest hört sich das für mich so an, als wäre da im Hintergrund so ein bisschen so Sawtooth Synthesizer oder so am Start. Die Stimmung hier ist einfach fantastisch. Ruhig, entspannt, unaufgeregt. Ich meine, ich habe natürlich wieder eine Auswahl getroffen. Und in dem Soundtrack gibt es auch Tracks, die sind anders. Die sind intensiver, die sind aufpeitschender, irgendwelche Bossfights und so Geschichten. Na gut, okay, die müssen auch sein. Aber es gibt ganz viel Material hier, das sich perfekt für unsere Show eignet. Das war Geology und als nächstes kommt From Dawn to Dusk Instrumental Version. Eine kleine Anspielung an diesen Filmtitel, denke ich mal. Hören wir doch mal rein. Thank you. mich ein bisschen an Folge 15, wo wir dieses, dieses Spiel Airborne Kingdom hatten. Ich habe leider gerade ein bisschen Husten, deswegen muss ich ab und zu ausmachen, um zu husten. Man sollte keinen Podcast aufnehmen, wenn man Husten hat, aber gut, wann hat man schon mal Zeit, das aufzunehmen, oder? Hier im Hintergrund meine ich, höre ich so ein bisschen so Plätschern und so Wassergeräusche. Und von sowas bin ich eigentlich schon auch Fan, wenn sowas ein bisschen benutzt wird. Ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich auf YouTube eine ganze Szene von derartigen Geräuschkulissen. Wie so oft habe ich null Ahnung von dem Spiel selber. Also ich werde gleich noch was dazu sagen und ich habe mir auch Bilder angesehen, aber ich kenne es nicht und ich glaube, ich kapiere es auch nicht ganz. Jetzt kommt A Cora Tale. Diesen Anfang könnte ich mir stundenlang anhören. Dieses sehr nachhallende, was ist das, so Karimba-mäßig? Super. Jetzt mal hier kurz ans Eingemachte. Von was reden wir denn hier überhaupt? Dieses Spiel, Endless Legend, is a turn-based, also abwechselndes, wie nennt man das, rundenbasiertes 4X Fantasy Strategy Game. 4X ist hier Teil der Genrebezeichnung, ist mir auch völlig rätselhaft, was das bedeutet. Wenn ihr mehr wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das auf dem PC rausgekommen ist und auf dem Mac im Jahr 2014. Und ihr fragt euch jetzt, Fantasy Strategy, hört sich jetzt nicht so nach Aufbau an. Ich sage euch, warum das hier rein darf, weil in der Beschreibung steht, Das Ziel des Spiels ist es, die Welt Auriga mit einer von 14 Rassen oder Gruppen durch entweder Diplomatie oder Krieg zu entwickeln. Und das tut man entweder, indem man neue Technologien findet oder Länder erkundet oder, und jetzt kommt's, Achtung, Founding New Cities, also Städte gründet. Und damit ist es legitimiert, hier mitzuspielen. Nochmal wiederholt. Cora ist vielleicht so eine Art Volk hier in diesem Spiel, weil das ist groß geschrieben, aber ich weiß es nicht. Wir nähern uns dem Ende dieses Tracks, A Cora Tale. Die Geschichte. Und wir kommen zum nächsten Coriolis. Habe ich gedacht, wir sind im falschen Universum unterwegs. Der eine oder andere hat vielleicht eine kleine Star Wars-Referenz hier gehört. Bestimmt nur Zufall. Laut Wikipedia ist es das zweite Spiel in der Endless Series, Following Endless Space. Also Endless Space war das erste, wahrscheinlich so ein Sci-Fi-Ding. Muss ich mir auch mal einhören, den Soundtrack. Und dann Endless Legend. Geht eher Richtung Fantasy. Auf dem Cover sind Drachen und Ähnliches zu sehen. Screenshots von dem Spiel ansieht, sieht man, dass da sind so Sechsecke. Es erinnert ein bisschen an die Siedler von Catan. Irgendwie scheint die Landschaft so aus so Sechsecken aufgebaut zu sein. Und man kann sich da anscheinend bewegen oder irgendwas drauf bauen. Das war der Track Coriolis. Und jetzt geht's Inner Fire. Es geht schon etwas wilder hierzu. Es handelt sich nämlich hier um das Necrophages-Theme. Anscheinend eine Gruppe dort in diesem Spiel, Necrophages. Und ich sag mal so, wenn mit so einem Namen dein Theme immer noch so entspannt ist wie dieser Track, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Aufbaumusik. Sorry, da habe ich gerade noch ein bisschen lauter gemacht, weil das ein ziemlich cooler Effekt ist hier. Da wird so, so Trommeln, eher so einfache Trommeln, verbunden mit so einem Sci-Fi-Sound. Das hört sich cool an für mich. Das war das Necrophages-Theme Inner Fire. Und wir sind jetzt direkt beim Windwalkers-Theme. The Forest Spirit. Der Komponist Arnaud Roy, ein Franzose, schreibt auf seiner Webseite, er ist Composer and Sound Designer. Er ist aka unter dem Namen Flyby No bekannt. Ich weiß nicht genau, Flyby Numbers oder Flyby No im Sinne von nicht. Keine Ahnung. Und Sound Designer for Film and Video Games. Also Sound Design macht auch. Und er hat eine große Liste von Sachen auf seinem Bandcamp. Haufenweise Zeug. Und auch einiges von dieser Endless-Reihe. Also da scheint es wirklich viele, viele Spiele zu geben. Und Endless Space 2 ist auch ein dickes Ding, glaube ich. Das ist mir schon mal woanders untergekommen. auch wieder prominent die Harfe. Und ich nehme an, dass vorhin, wo ich gesagt habe, Karimba oder so, war wahrscheinlich auch Harfe, weil wir haben ja gehört, der Mann ist Fan von Harfe. Da war wahrscheinlich Unfug, was ich erzählt habe. Im Ende von The Forest Spirit Windwalkers Theme und gehen gleich zu Nomadic Cities, The Roving Clans Theme. Das hier ist eine Steel Drum. Würde ich mal sagen. Oder vielleicht auch wieder Harfe, weiß ich nicht. Nee. Das Spiel hatte positive Reviews bekommen laut Wikipedia. 89 von 100 sagt PC Gamer US. Paper Shotgun, named Endless Legend, Game of the Year in 2014. Sehr gut nachvollziehen. Mit so einem Soundtrack ist es nicht schwer, Game of the Year zu werden. Ich kann nur nicht verstehen, wie man mit so einem entspannten Soundtrack überhaupt irgendwelche da so Kämpfe und sowas da inszeniert, weil wer will denn da kämpfen? Da will man doch abhängen und das Leben genießen, oder? Das ist das Ende von Nomadic Cities, The Roving Clans Theme. Wir gehen nahtlos über zu Roving Clans Prologue, The Trade Routes, der nächste Track hier in unserer Liste in Folge 18, der Aufbaumusik zu Endless Legend. Dem aufmerksamen Zuhörer und der aufmerksamen Zuhörerin ist nicht entgangen, dass es sich hier um das gleiche Thema handelt, dieses Mal mit Gesang. Und schon wieder vorbei. Assimilate ist die nächste Nummer. Cultists Theme. Hört man Leute atmen, also es handelt sich hier wirklich um echte Menschen, die echte Instrumente spielen anscheinend und keine synthetischen. Nicht, dass es nicht okay wäre, ich will es nur mal sagen. Das ist der vorletzte Track, ihr wisst, was das heißt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Folgt uns auf Instagram und schreibt Kommentare auf der Seite, wenn ihr was zu sagen habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und der letzte Track läuft wie gewohnt ohne ihr Quake. Seid entspannt, bleibt ruhig. Genießt die letzte Nummer So Close von Arno Roa zum Spiel Endless Legend.